Das Werkzeug für Koordinatoren. Die Feedback-Systeme. Bei 3 der 4 Führungsrollen geht es um die gleiche Grundfrage. Was ist am wichtigsten? Bei der 3. Rolle aber, der des Koordinators, lautet die Frage: Sind wir auf das Ziel ausgerichtet? Sind wir im Hinblick auf das, was am wichtigsten ist, auf dem richtigen Weg? Wie die Wahrheit aussieht, habe ich schon gesagt. Wir alle sind die meiste Zeit über nicht auf dem richtigen Weg. Jeder Einzelne, jede Familie, jedes Unternehmen. Das zu erkennen, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Viele von uns finden das Gefühl, nicht genau auf dem richtigen Kurs zu sein, aber entmutigend und verzweifeln. Es muss und sollte jedoch gar nicht so deprimierend sein. Zu wissen, dass wir vom richtigen Kurs abgekommen sind, ist nämlich in Wirklichkeit eine Einladung, uns wieder genau nach Norden, auf die Prinzipien hin auszurichten und uns innerlich erneut auf unser Ziel zu verpflichten. Denken Sie daran, dass unsere Reise als Individuum, Team oder Organisation wie der Flug eines Flugzeugs ist. Vor dem Start reichen die Piloten einen Flugplan ein. Sie wissen genau, wohin sie wollen. Während des Flugs wirken aber viele Faktoren: Wind, Regen, Turbulenzen, Luftverkehr, Fehler und Versehen von Menschen auf die Maschine ein und bewegen sie leicht in verschiedene Richtungen, sodass sie die meiste Zeit über gar nicht auf der vorgeschriebenen Flugroute ist. Solange jedoch nichts wirklich Schlimmes passiert, wird sie ihren Zielflughafen trotzdem erreichen. Das ist nur möglich, weil die Piloten während des Fluges ständig Feedback erhalten. Sie bekommen Informationen von ihren Instrumenten, von den Kontrolltürmen, von anderen Flugzeugen und manchmal sogar von den Sternen. Auf Grundlage dieses Feedbacks nehmen sie Anpassungen vor und kehren so immer wieder auf ihren ursprünglichen Weg zurück. Meiner Ansicht nach ist so ein Flug die ideale Metapher für die 4 Rollen effektiver Führung. Vorbild, Visionär und Coach ermöglichen es uns zu bestimmen, was für unsere Familien, unsere Unternehmen, unsere Jobs und uns selbst am wichtigsten ist. Das ergibt unsere Flugpläne. Das Feedback, das wir, wie die Piloten, ständig erhalten, gibt uns die Möglichkeit, unsere Fortschritte zu überprüfen und uns wieder an den ursprünglichen Leitkriterien auszurichten, koordinierend tätig zu sein. Zusammen helfen uns diese Rollen und Tools, unser angestrebtes Ziel zu erreichen.